Oh, stimmt, das sollten wir aber auch wirklich ansprechen, dass wir uns jetzt in Opus und was noch? Noch irgendwas. Flak? Nee. Wirklich Flak? Und auch mit dem Winamp-Player kann man uns hören. Das ist so geil. Irgendwer hört uns auf Winamp. Also, wir laufen eigentlich schon die ganze Zeit, ne? Ja. Wer möchte denn? Ich kann, wenn ihr wollt. Ich kann. Ich muss aber nicht. Hallo. Hallo. Ich hoffe, dass Kermit der Frosch niemals stirbt, weil ich möchte niemals ein Arion machen müssen. Oh. Wenn dem doch eines Tages der Fall sein sollte, dann call ich Dips. Es gibt eine eiserne Regel, so wie ich es gehört habe, bei der Sesamstraße, dass niemals eine Handpuppe ohne Puppenspieler zu sehen sein darf, wenn jemand durchs Studio geführt wird oder bei der Aufzeichnung, insbesondere wenn Kinder anwesend sind. Weil die Puppen sozusagen, die leben immer egal was. Das ist so ein eisernes Gesetz der Sesamstraße. Darüber haben wir schon mal geredet, oder? Nee, das sagt man gar nicht. Doch, das kommt mir sehr bekannt vor. Aber über Kermit der Frosch. Aber wir sind hier im Format A, die Kurzform von Ach. Und mal wieder raten wir eine Person mit 10 Hinweisen. Die einzige Vorgabe, die Person weilt nicht mehr unter uns. Die Chancen sind hoch, dass es auch keine 10 Hinweise sind. Ich bin, keine Ahnung. ich habe nicht nummeriert. Ich hinterfrage mein Leben in vielen Aspekten und eins davon ist, ob ich wirklich immer mehr als 10 Hinweise brauche. Und ich möchte einfach auch an dieser Stelle mal sagen, Philipp, ich bin totally brainwashed. Ich mache jetzt nur noch 10 Hinweise. Das wird total schön. Ich bestehe da nicht so drauf, aber ich kenne da jemanden, der da sehr auf die Dinge steht. Der will es auch jedes Mal erklärt haben. Ich möchte kurz den Kontext geben. Jetzt schon? Es ist der Jahrhundertsommer von 2018, wobei ja mit der globalen Erwärmung ist es jedes Jahr der Jahrhundertsommer jetzt. Und wir haben hier gegen 19 Uhr abends immer noch 39 Grad in der Nürnberger Innenstadt. Ja. Also auch. Es kann gut sein, dass ich einfach zwischendurch den Namen sage, einfach weil es viel zu heiß ist. Okay, Philipp geht einfach. Raum aus. Super, jetzt weiß ich auch, warum wir uns gar nicht über das Beamer-Blasgeräusch Sorgen machen müssen, weil was nämlich eigentlich laut bläst hier ist der Ventilator. Richtig, und den habe ich gerade ausgeschaltet. Jetzt ist auch das Rauschen weg. Hört, fast. Hört meine Hinweise, meine lieben Freunde. Sehr schön. Erstens, bei sowas denke ich mir immer, wie hübsch war eigentlich die Mutter? Mein Vater soll bis zu 57 Kinder gezeugt haben. Ich war das 17. Peter Kahn. Und das Kind von Genghis Khan, der einfach nur Buchhalter wurde. So voll geile mongolische Vorname. Peter. Ja. Stimmt. Ich hatte gerade irgendeinen Funken hatte ich gerade und der Philipp hat ihn mir einfach weg. Oliver. Hinfort gepustet. Ich möchte noch nicht lösen. Er zeugte 7 Kinder in einer Nacht. Also, ich gebe zu bedenken, es ist tatsächlich nicht nur eine Mutter. Ach so. Zweitens, ich war Identifikations- und Symbolfigur. Ach, das war schon der Hinweis? Ja. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich war Identifikations- und Symbolfigur. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Ich war Identifikations- und Symbolfigur. Das hilft mir nicht weiter. Ich wüsste gerne, ob man der Person tatsächlich hinterhergerufen hat, hm, ich will ein Kind von dir. Hm, ich will mich mit dir identifizieren. Beziehungsweise dem Vater in dem Fall. Würde ich nicht ausschließen, aber wüsste jetzt auch nicht. Das ist eine tolle Aussage von mir. Ich könnte Politiker werden. Okay, also wir wissen bis jetzt, der Vater ist ganz schön rumgekommen. Ja. Yeah. So im Genitalbereich. So kann man es auch sagen. Wir nannten ihn die Nähmaschine. Wow! Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Den Helikopter auch, ne? Drittens, ich war einer der gefragtesten Menschen meiner Zeit. Für alle Lebenslagen. Ich war einfach gefragt. Als Hausmeister. Jetzt frage ich mich, ob es gerade jemand so wie Günther Jauch ist, der so berühmt ist, dafür Fragen zu stellen, oder jemand, der ganz explizit Fragen beantwortet. Jürgens Motorrad steht vor dem Schaufenster und er wird beäugt von einem Mann, der in der Midlife Crisis ist. Aber viel wichtiger, dahinter haben wir eine von Jürgens Kids gemalte Hinweisschildchen, das darauf hin, was das wir hier Podcast aufnehmen, das unglaublich zuckersüß ist. Und ich hoffe, das würde begutachtet anstatt dem Motorrad. Hast du dran geleckt? Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob er Bock hat, sich ein Motorrad zu kaufen und seine Frau dafür zu verlassen oder ob er sich einfach darüber aufregt, dass ich hier auf dem Gehweg, auf dem Gehweg parke. Also kurzer Hinweis, es sind hier gerade zwei Personen vorbeigelaufen, die wahrscheinlich doch eher das Motorrad als das Schildchen angeschaut haben. Aber zurück zu deiner Person. Viertens, Teile meines Lebens war ich statenlos. Statenlos durch die Nacht. Oh Gott. Warum wird man denn statenlos? Weil's den Staaten mein Kumpel, der Gigi, ist ein großer Helene Fischer-Fan. Kurzer Hinweis, dein Kumpel Gigi kam wirklich schon öfter bei uns vor. Der hört den Podcast gar nicht. Ich find's total schön, weil mein Kumpel Gigi ist... Klingt wie ein Kinderbuch. So, nee, aber das könnte alles sein, finde ich immer. Naja, auf jeden Fall ist der große Helene Fischer-Fan, auch wenn er es nicht wirklich 100% zugibt, aber ist jedem klar. Genauso wie, wenn jemand stockschwul ist das und es eigentlich selber noch nicht weiß, aber jeder andere weiß es. Nein, ich sag's so. Auf jeden Fall hat sein Bruder, er freut sich wie Knorre, hat er sich das ganze Jahr auf das Helene Fischer Konzert gefreut mit seiner Frau in Nürnberg und dann hat sein Bruder die Hochzeit, seine eigene Hochzeit auf den Tag gesetzt. Das hat zu Problemen in der Familie geführt. Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt an der Stelle beenden, weil jetzt fangen wir an, unsere Anekdoten zu wiederholen. Ja, wir werden selbstreferenziell. Das war unser Podcast. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hab ich schon mal erzählt? Okay, egal. Es hat 39 Grad nochmal. Fünftens, mein Vorname heißt übersetzt Löwe. Löwe. Leon. Leon, der Profi. Leon. Einfach nur Leon. Der hieß einfach nur Leon, oder? Aber um auf deinen Gedanken hinzugehen, warum wird man staatenlos? Ja, entweder deine Staatsbürgerschaft von deinem ursprünglichen Staat wird dir warum auch immer aberkannt. Also wenn du total in Ungnade gefallen bist, weil der Staat in irgendeiner Form kollabiert. Ja, weil der Staat aufgelöst wird, so das wäre jetzt so halt irgendwie. Das wäre gerade so ein bisschen so die Story von dem Typ, auf dessen Leben der Film Terminal, glaube ich, hieß es. Terminal. Basiert. Der Terminal. Stimmt. Also der in dem in diesem Zwischenbereich Terminator, bei den Gates der genau typ war. Auf Leben Terminator passiert. Als sozusagen sein Staat. I'm here to protect you. Here's your passport, it's not valid anymore. Come with me if you want to leave. Ich hab so Bock mal wieder. Also Terminator 2 ist so ein geiler Film, das kann man gar nicht in Worte fassen. Schön, dass wir mega beim Thema bleiben. Und doch versuchen wir es. Die längste A-Folge aller Zeiten, 30 Sehr Minuten. Gut, mir gefällt's. Sechstens. Wir kommen aber auch, wir kriegen keine Gedanken zu Ende, es ist zu heiß. Ich war unter anderem Bauunternehmer, Multimillionär und ehrenamtlicher Minister. Was? Ehrenamtlicher Minister? Steht hier. Wow. Es muss stimmen, es steht hier. Was? Baulöwe Schneider? Gibt es den eigentlich noch? Von Schneider Electronics? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Das war doch in den 2000ern. War das nicht? Der in mit den 2000ern. Skandal. Ja, ja. Was war das aus dem? Ui. Ich bin noch nicht mal geografisch auf irgendeiner Fährte. So gar nicht. Also ich glaube, wir befinden uns gefühlt in Europa eher. Gefühlt. Ja? Dominik hat vorhin bei Leon so komisch geguckt. Aber das hat er nur gemacht, um mich zu ärgern. Es war bestimmt ein Chines. Jetzt müsste man Lateinkenntnis haben und wissen, was Löwe auf Latein heißt. Wahrscheinlich einfach Leo. Löwius. Leon. Ja, oder, nee, ist es, oder Leo einfach? Leo. Ja. Leo? Irgendwie, Leo? So, irgendwie sowas. Na gut, Leopold könnte ja auch. Also ich mache mal den Hinweis Nummer 7. Also wir sind der Lösung auf der Spur. Weil Leo. Ränge, weil ich. Leo, wir fahren nach Lodge. Also hast du einen Educated Guess oder darf ich weitermachen? Also Leopold. Der zweite. Scheint dich ja zu triggern, oder Leo? Oder Leon, aber er flippt gleich alles aus. Andere. Mein Vater heißt Leonhard. Bitte? Siebtens, nach meinem Tod führten meine Söhne das Unternehmen weiter und entwickelten es zu einem transnationalen Mischkonzern mit einem auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzten Gesamtvermögen aus. Das war ein komplizierter Satz, kannst du den nochmal wiederholen? Nein. Was muss ich denn heute mal alles wiederholen? Wie schön, haben sie weitergemacht und groß. Das ist nur, weil du dir so schön viel Mühe gibst, so anders als ich, die Worte richtig auszusprechen. Und das gefällt mir sehr gut. Ich bin heute erst verarscht worden, weil irgendwas total fränkisch gesagt habe. Ich, das ist, mir ist zu heiß. Ihr hattet doch einen Smoothie. Oh, der war geil. Wir hatten einen Wassermelone-Smoothie beim Golden Thai Imbiss hier in Nürnberg und ein Kokos-Smoothie. Es war a life-changing experience. Achtens, ich starb 2011. Ist aber noch nicht sehr lang. Na, es ist relativ frisch. Achso, er hat nicht. Steve Jobs? Das war das Kind mit den vielen Geschwistern und nicht der mit dem vielen Gepimper. Ja, nee, das war der Papa. Ja, genau. Er war das 17. Kind. Ich vergesse aber nicht Steve Jobs. Und sein Vater hat bis zu 57 erschnackselt. Nein. Was weißt du über den Vater von Steve Jobs? Der hat die Familie frühzeitig verlassen. Okay. War Armenier. Du weißt mehr. Tatsächlich Armenier wusste ich, weil es auch in der Diskussion um ja, Integration von Flüchtlingen es auch hieß, dann die USA besteht ja eigentlich nur aus Auswanderern, wenn man von der Native American absieht. Und dass da ja ganz viele Migrations- und Immigrations-Stories so Erfolgsstories sind. Und da wurde eben auch Steve Jobs genannt. Und da wusste ich jetzt daher, dass der Vater daherkam, aber sonst weiß ich nichts. Armenien ist ein extrem faszinierendes Land. Als Anthony Bourdain neulich gestorben ist, war ich ja zutiefst traurig, weil ich ihn sehr geschätzt habe und auch geschätzt habe, wie er quasi einem das Land mit dem Essen nähergebracht hat. Und er hat eine Folge von, ich weiß gar nicht, ja, welches seine Format es war, wo er nach Armenien ist und da mit dem Serge Taycan, wird er, glaube ich, ausgesprochen, von dem Frontsänger von System of a Down quasi unterwegs ist, was total geil ist, weil der ist Hyperveganer. Also der ist dann ein geil, halt irgendwie, und alles Armenische hat halt irgendwie auch dann hier Schweinekopf in Aspik oder sonst wie, also ist jetzt kein konkretes Gericht, aber ist halt so mittendrin in der Folge, ach ja, übrigens, du bist eigentlich der beschissenste Armenier, mit dem wir hier unterwegs sein könnten, weil du isst nichts davon. Mhm. Ja, aber das ist, war jetzt wirklich sidetracked. Ja. Napoleon. 19.9. Ich kann leider mal mehr erzählen. Ja, und ich krieg nicht mal eine Antwort. Ich finde es voll unhöflich. Nein, Napoleon ist nicht. Aber da ist Leon drin. Oh, der war erstaunlich tiefsinnig. Ja, und der war erstaunlich blödsinnig. Und der Staat wurde später mit den Kolonien zu einem transnationalen irgendwas. Und er wurde ins Exil geschickt, ne, also, wo man auch sagen könnte, oh, vielleicht verliert er dann seine. War er staatenlos. Also ja, ich ja, finde ja. Das, hallo, ich habe schon wirklich sehr gut. Ja. Und vor allem, aber das aber sind die Söhne, sind multinationales Konglomerat, Finanzding draus gemacht. Und er starb 2011, ist jetzt für Napoleon. Ah, ja. Wer weiß, kleine Leute leben länger. Vampir-Napoleon. Also, wenn ich Interview mit einem Vampir-Napoleon. Wenn ich nur Tipps gebe, die wirklich bis ins letzte Hieb- und Stichfest sind, dann wird es eine sehr ruhige Runde hier. Neuntens. Ende der 70er Jahre kämpfte ich mit Unterstützung der USA gegen die Sowjets in Afghanistan. Bin Laden. Osama Bin Laden. Ah. Zehntens. Ah. Weil Osama heißt der Löwe, ja, stimmt. Ich gelte unter anderem als Initiator und Planer der Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA, die fast 3000 Menschen das Leben kostete. Kein so netter Typ, ne? Ne, habe ich aber auch nicht gesagt. Die Lache. Okay. Oh mein Gott. Damit beenden wir das Ganze. Ich war einer der gefragtesten Menschen meiner Zeit, weil er auf der FBI-Liste der gesuchtesten Verbrecher der Welt war. Ah. Ich war Identifikations- und Symbolfigur. Naja, halt den. Die Hinweise habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja. Teile meines Lebens war ich staatenlos, weil er tatsächlich halt als auch von Afghanistan halt entstaatlicht wurde. Ach was. Und, Leute entstaatlichen? Ja, also ich glaube, dass die ihn rausgeschmissen haben tatsächlich, ja, so, keine Ahnung. Oder er war halt dann auf der Flucht und hat seinen Passport vernichtet und sonst wie, aber der war halt, ja, keine Ahnung. So eine Mischung aus, hat sich losgesagt und wurde verstoßen. Aber jetzt mal ganz kurz gefragt. Lebt und er noch? Ja, er, ach nee. Hashtag Verschwörungstheorie? Nee, gar nicht. Naja, richtige Richtung. Und zwar, wenn man unsere freundlichen Spinner anguckt, die Freunde, die wahnsinnige Idee haben, dass die BRD in der Form nicht existiert und dann so ihren Pass wegschmeißen und den nicht anerkennen. Die werden ja von der BRD ja aber nicht als, also die werden ja nicht rausgeschmissen, sondern die werden ja nach deutschem Recht verurteilt. Naja, natürlich. Aber ja, jetzt ist die Frage, wenn du jemand aber sozusagen aus deinem Staat inhaltlich rausschmeißt. Also das kannst war, du dir dann, wie, wenn du Details dazu willst, müssen wir mal gucken, aber es war halt. Da müsste man Juristen mit dem Spezialgebiet fragen, klar, aber. Ich meine, der war ja auch extrem flüchtig, also was weiß ich meine so. Mhm. Aber ich einfach mal den Hörerinnen und Hörern diesen Gedankengang mitzugeben. Auch mal staatenlos werden. Was passiert, wenn du staatenlos wirst? Wie schaut es dann aus überhaupt mit der Rechtsverfolgung in die Richtung? Wir haben tatsächlich zum ersten Mal die 20-Minuten-Marke geknackt bei einem A. Naja, wir hatten ein bisschen Vorgeplänke, das glaube ich ist nicht mit in die Folge. Aber wenn wir weiter so machen, dann schaffen wir es. Aber es ist nicht einfach so, dass du dann nicht ausgewiesen werden kannst? Also du kannst auch staatenlos in dem Staat leben, nur du kannst halt unter Umständen nicht ausgewiesen werden, weil es gibt keinen... Der dich will. Es gibt keinen, der dich will. Die Amis wollten ihn, glaub mir. Ja. Naja, wir werden das klären oder auch nicht und nie wieder darüber sprechen. So denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pfeifabbinder.